Viele oppositionelle Zeitungen in der Türkei wurden auf Druck der Regierung und der Justiz bereits geschlossen. Die Zeitung Cumhuriyet aber erscheint nach wie vor jeden Tag. Sie deckt Missstände auf, sie prangert korrupte Politiker an. Heute zum Beispiel können die Leser der Cumhuriyet erfahren, welche prominenten türkischen Geschäftsleute auf den Bahamas geheime Bankkonten haben und somit im Verdacht stehen, Steuern zu hinterziehen. Wegen solcher Artikel haben viele Cumhuriyet-Journalisten schon Morddrohungen bekommen, sie wurden auf offener Straße angegriffen oder sie saßen im Gefängnis Haftstrafen ab. Erst gestern begann erneut ein Prozess gegen Cumhuriyet-Redakteure. Sie hatten in einem Artikel aufgedeckt, dass der türkische Geheimdienst mehrere Lastwagen voll mit Waffen nach Syrien geliefert hatte. Waffen, die womöglich in die Hände islamistischer Kämpfer gelangten. Zum Prozessauftakt gestern sagte der angeklagte Cumhuriyet-Redakteur Erdem Gül: Egal, was man uns in diesem Prozess vorwirft, hier steht praktisch die gesamte Presse vor Gericht. Es ist ein Prozess gegen den Journalismus. Kritische Journalisten in der Türkei sollen mit solchen Prozessen mundtot gemacht werden, so Erdem Gül. Der Staatsanwalt will ihn für viele Jahre hinter Gitter stecken, weil er mit diesem Artikel angeblich Staatsgeheimnisse verraten habe. Zudem habe er mit diesem Artikel der Terrororganisation des Predigers Gülen in die Hände gespielt, meint der Staatsanwalt und fordert allein deshalb zusätzlich 10 Jahre Haft wegen Terrorunterstützung. Zusammen mit Erdem Gül ist der frühere Chefredakteur von Cumhuriyet, Can Dündar, angeklagt. Auf ihn wurde bereits ein Mordanschlag verübt. Er befürchtet, die Polizei könnte ihn jederzeit festnehmen. Deshalb ist er von seinem Posten zurückgetreten und hat sich inzwischen ins Ausland abgesetzt. Zuvor hatte Can Dündar immer wieder betont, dass er und seine Kollegen nichts Verbotenes getan hätten. Sie hätten nur ihre Arbeit als Journalisten erledigt. Can Dündar: Wir stehen vor Gericht, weil wir den Journalismus verteidigen, weil wir das Recht der Bürger auf Informationsfreiheit verteidigen und nicht zuletzt, weil wir meinen, die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf zu wissen, dass die Regierung gelogen hat. Can Dündar und seine Kollegen von der Cumhuriyet haben in den letzten Monaten viele Auszeichnungen bekommen. Immer wieder wurden sie gelobt, wie unerschrocken und mutig ihre Zeitung Cumhuriyet für die Ideale der Pressefreiheit stehe, trotz des wachsenden Drucks in der Türkei. Mit leichtem Seufzen in der Stimme hatte Can Dündar kürzlich gesagt: Das ist schön, aber leider können wir diese Auszeichnungen nicht essen. Hinter diesem Satz steckt die Angst, dass die Zeitung Cumhuriyet wirtschaftlich in den Ruin getrieben wird, weil sie in der Türkei mit Prozessen überhäuft wird. Der alternative Nobelpreis der Stiftung Right Livelihood Award aus Stockholm kann da wenigstens etwas Abhilfe schaffen. Auch wenn sich Cumhuriyet den Preis mit 3 anderen teilen muss, jeder der 4 Träger des alternativen Nobelpreises bekommt umgerechnet etwa 80.000 Euro Preisgeld. Geld, das dazu beitragen soll, dass die Oppositionszeitung Cumhuriyet in der Türkei eine starke Kraft bleibt.